wie so die allgemeine Arbeitsstimmung war, ne? Oder wie die Leute, wobei dann nichts Positives zu berichten war. Ne? Der Stefan hat mir also mehr erzählt, hier, die sitzen da, jeder hat einen abgeschlossenen Bereich, in dem ist er der Major Domus, der Hausmeister. Ne? Ich mache die Bühne, ich kümmere mich um die Band, ich kümmere mich um die Getränke. Es ist nur noch so ein Zusammentreffen, wo die Leute sagen, ich habe das und das und das gemacht, alles abgesteckt und fertig. Ne? Ja. Aber bloß kein Gemeinschaftsgefühl. Also Stefan macht ja zum Beispiel gar nichts mehr. Heute, Vorstellungen? Ja, ich meine, die Vorbereitung, oder dass du gar nicht aufs Festival hingehen, soweit ich weiß. Oder weil der war überhaupt nicht da und fest. Stefan war da. Kurz. Hell. Kurz. Also ich erinnere mich, dass er letztes Jahr schon genau das voll hat. Und das hat dieses Jahr gesagt, ich mache nichts mehr. Ne? Ich ging doch auch mit mir hin oder so. Warum denke ich? Weil er halt empfindet, dass diesem Raum, ich mache das und das und das und da damit die Ohren für andere Sachen, da damit kann ich nichts zu tun. Ja, das ist auch irgendwie so. Ich meine, ich könnte jetzt ein Beispiel bringen für das, was ich glaube, so muss ich sagen. Das liegt mitten im dritten Rockfest, das war so die Geschichte, dass einer sein Haupt aus der Menge erhoben hat und gesagt hat, wir wollen Acapulco Gold. Ja. Wir wollen uns einen Renner bezahlen den oder so. Ja. Und dass der nicht nur durch die Tatsache, dass es dann schief gegangen ist, weil es geregnet hat und was weiß ich, dass der fast einen Kopf abgemacht hat. Bernd war das damals. Ja. Bernd hat auch mit dem gesagt, ich mache nichts. Ja. Ich meine, das sind so der Level, auf dem sich dann persönliche Verletzungen abspielen. Das ist jetzt knallhart. Der ist unheimlich gering. Also ich meine, ich weiß ja, wie es bei mir war, wenn ich was gemacht habe und irgendjemand hat angefangen rumzumeckern. Ne? Oder gerade jetzt so. Druck ist ja nicht ein Vatergrund oder so, was ich da für mich draus gelehrt habe. Ich habe nicht draus gelehrt, mich zurückzuhalten, komplett. Ja? Also wo ich früher hingegangen bin und habe auf dem Marktplatz meine Gefühle rausgeschrieben, mache ich das halt nicht mehr. Gott im Himmel, bloß nicht hochfallen. Ja. Das sind also so auch die Gründe, warum dann sagen wir mal so Leute, ja, ich weiß nicht, was beim Stefan zum Einzelnen war. Stefan ist es, glaube ich, auf das Sack kommt, dass da mehr rumdiskutiert denn ist, als dass irgendwie da Gemeinsamkeit erzeugt wird, dass irgendwie ein Viergefühl entstanden wird. Das ist ja für ihn was irgendwie so Treffen von Proben, wie jeder seinen Kram macht, ja. Neue Ideen schon gar nicht stattfinden. Wobei ich das nicht glaube, das ist das der Grund, warum. Ja, Stefan ist jetzt, bezieht sich auch nicht zurück, Familienfrage, genau, so Anja, lieber und so, sagt sich, ah, ich verbringe lieber in meinem Computer, als in irgendeinem, nicht mit Leuten, lieber irgendwelche Kumpelsachen auseinanderzusetzen. Das ist aber auch mit der Alterssache, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, denn, ey, ich meine, das Ding ist halt, ich bin jetzt nicht in der ganzen Geschichte drin. Ne? Das auch nie drauf angelegt, dann sagen wir mal jedes Jahr im Sommer mich irgendwie verwickeln zu lassen. Oder? Von der Fahne wieder rein zu tauchen, am Wochenende da runter zu fahren, mit dem Deutsch zu quatschen und was zu machen oder so. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin jemand, der außerhalb sitzt und sich von den Leuten anhört, was sie drüber zu erzählen. Genau wie du das im Moment auch machst. Ne? Ja. Und mir hat bisher niemand erzählt, dass es aufhört. Und ich bin immer zu meiner Stagnation. Eher Zerfall. Ja, ich meine, in dem Sinn habe ich da ja auch schon eine Antwort gegeben, indem ich so, naja, für mich zählt halt die Band. Und halt auch dieser große Rahmen ist für mich sehr, sehr schwer vorzustellen, was ich allein schon bei der Band sehe, wo man momentan halt Mola, Uwe, Jochen und ich sind und ich zum Beispiel sagt, ich will im Moment überhaupt niemand sonst mehr dabei haben. Mhm. Allein wegen dem Gedanke, ich bin froh, dass man da zu viert jetzt gut auf die Reihe geht. Gibt es jetzt Elsband? Nö, was ist das? Da ist eine ganz neue Sache. Das ist eine ganz neue Sache. Also, es war halt klar, irgendwo ewig klar zwischen Jochen und mir, dass wir halt nicht mehr was machen. Mhm.